Abschnitt 18 aus Die Pickwickier, Band 1, von Charles Dickens, übersetzt von Karl Kolb. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 18. Kapitel. Woraus zu ersehen, dass ein empfindsamer Geist unter Umständen durch einen Rheumatismus zu einer erhöhten Tätigkeit angespannt werden kann. Herr Pickwick hatte eine starke Natur, welche Strapazen und Anstrengungen aller Art ertragen konnte. Allein in der denkwürdigen Nacht, wovon das letzte Kapitel handelt, war ihr doch gar zu viel zugemutet worden. In der Nachtluft gewaschen und sodann in einem dumpfen Stübchen getrocknet zu werden, ist ein ebenso gefährlicher als eigentümlicher Prozess. Kurz, Herr Pickwick hatte sich eine Erkältung zugezogen, die ihn in das Bett bannte. Obgleich indes die körperlichen Kräfte des großen Mannes dadurch ziemlich geschwächt waren, so behielten doch die Fähigkeiten seines Geistes durchaus ihre ursprüngliche Stärke. Er besaß viele Elastizität und seine gute Laune stellte sich in Bälde wieder ein. Selbst der Ärger über sein letztes Abenteuer hatte sich nicht lange in seinem Gemüte zu behaupten gewusst, und er stimmte mit herzlicher Unbefangenheit in das schallende Gelächter mit ein, welches Wardle bei jeder Anspielung aufschlug. Ja, noch mehr. Während der zwei Tage, die Herr Pickwick das Bett hüten musste, war Sam sein beständiger Wärter. Am ersten ließ sich dieser angelegen sein, seinem Herrn durch muntere Erzählungen und Gespräche die Langeweile zu vertreiben, am zweiten aber verlangte Herr Pickwick Dinte, Feder und Papier und schrieb vom Morgen bis zum Abend. Am dritten durfte er wieder aufstehen und entsandte seinen Bedienten an Herrn Wardle und Herrn Trundle mit der Botschaft, wenn sie auf den Abend ein Glas Wein bei ihm trinken wollten, so werde es ihm eine große Freude sein. Die Einladung wurde mit größtem Vergnügen angenommen, und als sie bei ihrem Weine saßen, zog Herr Pickwick unter mehrfachem Erröten beifolgende kleine Erzählung hervor, mit dem Bemerken, er habe sie während seiner letzten Unpässlichkeit nach der kunstlosen Erzählung des Herrn Weller niedergeschrieben. Der Dorfschulmeister, eine Erzählung von treuer Liebe. In einem ganz kleinen Dörfchen, sehr weit von London entfernt, lebte vor Zeiten ein kleiner Mann namens Nathaniel Pipkin, der Schulmeister des Ortes war. Er wohnte in einem kleinen Häuschen in der kleinen Hauptstraße, kaum 10 Minuten von dem Kirchlein entfernt, und beschäftigte sich tagtäglich von 9 bis 4 Uhr damit, den kleinen Knaben ein bisschen Gelehrsamkeit einzuimpfen. Nathaniel Pipkin war ein arg und harmloses, gutmütiges Geschöpf, hatte eine aufgeworfene Nase, einwärts gebogene Beine, schielte ein bisschen und hinkte etwas. Seine Zeit teilte er zwischen der Kirche und der Schule, und dabei glaubte er steif und fest, es könne auf Gottes Erdboden keinen so gescheiten Mann wie den Pfarrer, kein so achtungsgebietendes Gemach wie die Sakristei und kein so wohlbestelltes Erziehungshaus wie das seinige geben. Einmal, ein einziges Mal in seinem Leben, hatte Nathaniel Pipkin einen Bischof gesehen, einen leibhaftigen Bischof, mit seinen Armen in den weiten Ärmeln und seinem Kopf in einer Perücke. Er hatte ihn bei der Konfirmation gehen sehen und sprechen hören, und als der genannte Bischof bei diesem Anlass die Hand auf seinen Kopf legte, da wurde Nathaniel Pipkin so übermannt von Ehrfurcht und heiliger Scheu, dass er geradezu in Ohnmacht fiel und vom Kirchendiener hinausgetragen werden musste. Dies war ein großes Ereignis, eine schreckhafte Ära in Nathaniel Pipkins Leben und so ziemlich der einzige Vorfall, welcher die glatte Oberfläche des Stroms seines ruhigen Daseins kräuselte. aber an einem schönen Nachmittag wandte er in einem Augenblick der Geistesabwesenheit seine Augen von der Tafel weg, auf welche er ein fürchterliches Addierexempel für einen unartigen Jungen zu malen beabsichtigte, und siehe da, sie hafteten auf dem blühenden Antlitz der Jungfrau Maria Lobbs, der einzigen Tochter des alten Lobbs, des großen Sattlers, der gegenüber wohnte. Nun hatten die Augen des Herrn Pipkin schon manchmal in der Kirche und anderwärts auf dem hübschen Gesicht der Maria Lobbs gehaftet, aber die Augen der Maria Lobbs hatten nie so glänzend gestrahlt und ihre Wangen nie so rosig ausgesehen als gerade in diesem Moment. Kein Wunder, dass Nathaniel Pipkin nicht imstande war, seine Augen von dem Antlitz der Jungfrau Lobbs abzuwenden. Kein Wunder, dass Jungfrau Lobbs, als sie sich von einem jungen Manne angestarrt sah, ihren Kopf zu dem Fenster wieder hineinsteckte, aus welchem sie hervorgeguckt hatte, dasselbe schloss und die Vorhänge zusammenzog. Kein Wunder, dass Nathaniel Pipkin unmittelbar darauf über den kleinen Bösewicht herfiel, der vorher gesündigt hatte und ihn nach Herzenslust durchprügelte. Alles dies war ganz natürlich und gibt nicht den mindesten Stoff zum Verwundern. Das aber ist zum Verwundern, dass ein Mann von Nathaniel Pipkins Eingezogenheit, Blödigkeit und überaus kärglichem Einkommen von selbigem Tage an sich den Mut fasste, nach Hand und Herz der einzigen Tochter des trotzköpfigen alten Lobbs zu streben, des alten Lobbs, des reichen Sattlers, der mit einem einzigen Federstrich das ganze Dörfchen hätte kaufen können, ohne deshalb eine Lücke in seiner Kasse zu verspüren. Des alten Lobbs, von dem alle Welt wusste, dass er Haufen von Geld in der Bank der nächsten Stadt angelegt hatte, von dem man sich erzählte, dass er zahllose, unerschöpfliche Schätze besitze, die er in der kleinen eisernen Truhe mit dem großen Schlüsselloch auf dem Kamingesimse im hintern Zimmer aufbewahrte, und von dem man sehr wohl wusste, dass er bei festlichen Gelegenheiten seinen Tisch mit einer Teekanne, einem Milchtopf und einer Zuckerbüchse von echtem selber schmückte, und dass er im Stolze seines Herzens zu prahlen pflegte, alle diese Dinge sollten das Eigentum seiner Tochter werden, sobald sie einen Mann nach ihren Wünschen gefunden hätte. Ich wiederhole es, es gibt Veranlassung zu tiefem Erstaunen und gewaltiger Verwunderung, dass Nathaniel Pipkin die Verwegenheit haben konnte, seine Augen nach dieser Richtung laufen zu lassen. Doch die Liebe ist blind, und Nathaniel hatte einen Fehler an den Augen, welche zwei Umstände zusammengenommen ihn vielleicht hinderten, die Sache in ihrem wahren Lichte zu sehen. Hätte der alte Lobbs auch nur die entfernteste Ahnung vom Zustande der Gefühle Nathaniel Pipkins gehabt, er hätte ohne weiteres das Schulhaus bis auf den Grund niedergerissen oder den Beherrscher desselben vom Erdboden vertilgt oder sonst eine Handlung wilder Raserei begangen, denn der alte Lobbs war ein schrecklicher Mensch, wenn sein Stolz gekränkt oder sein Blut in Wallung gebracht war. Gott behüte, welche donnernden Flüche schallten nicht über die Straße herüber, wenn er sich manchmal über die Trägheit seines knöchernen Lehrlings mit den dünnen Beinen ärgerte, so dass Nathaniel Pipkin vor Angst und Entsetzen in den Schuhen erbebte und seinen Schülern vor Schaudern die Haare zu Berge standen. Trotz allem dem setzte sich Nathaniel Pipkin alle Tage, wenn die Schule vorüber und die Jungen entlassen waren, an das vordere Fenster und warf, indem er tat, als lese er in einem Buche, seine Blicke seitwärts über die Straße, um die glänzenden Augen der Maria Lobbs zu suchen. Auch war er nicht viele Tage so dagesessen, als die glänzenden Augen sich an einem der oberen Fenster zeigten, gleichfalls, wie es schien, sehr mit Lesen beschäftigt. Dies war Labsal und Wonne für das Herz Nathaniel Pipkins. Es war schon keine Kleinigkeit, stundenlang dazusitzen und das hübsche Gesicht anzuschauen, wenn es seine Augen niedergesenkt hatte. Aber wenn Maria Lobbs ihre Augen vom Buche aufzuschlagen begann und ihre Strahlen in der Richtung gegen Nathaniel Pipkins schießen ließ, da war seine Wonne und seine Anbetung wirklich grenzenlos. Eines Tages endlich, als er wusste, dass der alte Lobbs ausgegangen war, hatte Nathaniel Pipkin die Verwegenheit, der Maria Lobbs eine Kusshand zuzuwerfen, und Maria Lobbs, statt das Fenster zuzuschlagen und die Vorhänge zusammenzuziehen, warf ihm ebenfalls eine Kusshand zu und lächelte. Darauf beschloss Nathaniel Pipkin, möge daraus entstehen, was da wolle, ohne weiteren Aufschub ihr den Zustand seiner Gefühle zu entdecken. Ein hübscherer Fuß, ein fröhlicheres Herz, ein holdseligeres Grübchengesicht und eine schlankere Gestalt schwebte niemals über die Erde hin, um sie zu zieren, als die der Maria Lobbs, der Tochter des alten Sattlers. Ihre funkelnden Augen blitzten schelmisch und hätten auch in minder empfängliche Busen als der Nathaniel Pipkins war ihren Weg gefunden. Beim lustigen Schall ihres fröhlichen Gelächters hätte sich das Gesicht des finstersten Menschenhassers aufheitern müssen. Sogar der alte Lobbs selbst vermochte auch in der höchsten Wut den Schmeicheleien seines hübschen Töchterleins nicht zu widerstehen und hatte sie in Verbindung mit ihrer Base Käthchen, einem wilden, mutwilligen, bezaubernden kleinen Mädchen, einen wirklichen Plan auf den Alten, was aufrichtig gestanden nicht selten vorkam, so vermochte er ihnen nichts abzuschlagen, und wenn sie einen Teil der zahllosen unerschöpflichen Schätze verlangt hätten, welche dem Licht des Tages durch die eiserne Truhe entzogen waren. Nathaniel Pipkins Herz pochte gewaltig in ihm, als er an einem Sommerabend dieses reizende Pärchen einige hundert Schritte vor ihm auf demselben Felde wandeln sah, auf dem er selbst so manches Mal bis zum Einbruch der Nacht herumgeschweift war und über die Schönheit der Maria Lobbs nachgesonnen hatte. Aber so oft er auch schon daran gedacht hatte, wie keck er vor Maria Lobbs treten und ihr von seiner Leidenschaft erzählen wollte, wenn er ihr nur einmal begegnen könnte, so fühlte er doch jetzt, da er sie so unerwartet vor sich erblickte, dass ihm alles Blut ins Gesicht stieg, offenbar zum großen Nachteil seiner Beine, die ihres gewöhnlichen Anteils beraubt unter ihm zitterten. Wenn die Mädchen stehen blieben, um eine Blume zu pflücken oder auf einen Vogel zu lauschen, so stand Nathaniel Pipkins ebenfalls still und stellte sich, als wäre er in tiefes Nachsinnen versunken, wie es auch in der Tat der Fall war. Denn er dachte unaufhörlich darüber nach, was er wohl tun solle, wenn sie, was unfehlbar bald geschehen musste, umkehren und dann von Angesicht zu Angesicht vor ihn treten würden. Aber obgleich er zu blöde war, sich ihnen anzuschließen, so konnte er es doch nicht über sich gewinnen, sie aus den Augen zu lassen. Wenn sie daher schneller gingen, so ging auch er schneller. Schlenderten sie langsam, so schlenderte auch er. Und blieben sie stehen, so blieb er ebenfalls stehen. Und so würden sie es vielleicht bis zum Einbruch der Nacht getrieben haben, hätte nicht Käthchen schelmisch zurückgeblickt und Nathaniel aufmunternd zugewinkt, dass er näher treten solle. Käthchen hatte etwas schlechterdings Unwiderstehliches in ihrem Wesen, und so folgte Nathaniel Pipkin der Einladung. Nach vielem Erröten von seiner Seite und einem unmäßigen Gelächter von Seiten der gottlosen kleinen Base ließ sich Nathaniel Pipkin auf dem betauten Grase auf seine Knie nieder und erklärte, dass er fest entschlossen sei, hier auf immer zu bleiben, wenn man ihm nicht erlaube, als der angenommene Liebhaber der Maria Lobbs aufzustehen. Jetzt drang das lustige Gelächter der Maria Lopes durch die ruhige Nachtluft, ohne jedoch dieselbe, wie es schien, zu beunruhigen, denn es klang so überaus lieblich, und das gottlose kleine Bäschen lachte noch unmäßiger als zuvor, und Nathaniel Pipkin errötete tiefer als je. Endlich, als Maria Lopes von dem liebekranken kleinen Manne immer heftiger bestürmt wurde, wandte sie ihr Haupt ab und flüsterte ihrer Base zu, sie solle sagen, oder Käthchen tat wenigstens, als hätte sie so gesagt, dass sie sich durch Herrn Pipkins Bewerbung hoch geehrt fühle. Freilich habe ihr Vater über ihre Hand und ihr Herz zu verfügen, aber gegen Herrn Pipkins Verdienst könne niemand unempfindlich sein. Da dies alles mit großer Ernsthaftigkeit gesagt wurde und dann Nathaniel Pipkin mit Maria Lopes nach Hause ging und ihr beim Abschied beinahe einen Kuss geraubt hätte, so legte er sich als glücklicher Mann zu Bett und träumte die ganze Nacht von Erweichung des alten Lopes, von Öffnung der großen Truhe und von Heimführung Marias. Am anderen Tag sah Nathaniel Pipkin den alten Lopes auf seinem alten grauen Klepper ausreiten, und nachdem die gottlose kleine Base am Fenster eine Menge Zeichen gemacht hatte, deren Gegenstand und Bedeutung er keineswegs verstehen konnte, sprang der knöcherne Lehrjunge mit den dünnen Beinen zu ihm herüber und sagte ihm, sein Herr werde die ganze Nacht nicht nach Hause kommen, und die Damen erwarten Herrn Pipkin Schlag 6 Uhr zum Tee. Wie an diesem Tage Schule gehalten wurde, wusste weder Nathaniel Pipkin noch seine Zöglinge. Indes strichen die Stunden dahin, und als die Jungen heimgegangen waren, wandte Nathaniel Pipkin alle übrige Zeit bis 6 Uhr dazu an, sich zu seiner Zufriedenheit anzukleiden. Nicht als ob er sich lange hätte besinnen müssen, welches Gewand er an diesem Tage tragen solle, da ihm hierin überhaupt keine Wahl zustand. Aber die unendlich richtige und schwierige Aufgabe war, seine Kleider so anzuziehen, dass er darin aufs Vorteilhafteste erscheinen musste. Es war eine allerliebste kleine Gesellschaft beisammen, bestehend aus Maria Lopes, ihrer Base Käthchen und 3 oder 4 mutwilligen, muntern, rosenwangigen Mädchen. Nathaniel Pipkin überzeugte sich durch den Augenschein, dass die Gerüchte von den Schätzen des alten Lopes nicht übertrieben waren. Die Teekanne, der Milchtopf und die Zuckerbüchse, alles von echtem Silber, standen wirklich auf dem Tische, ebenso echt silberne Löffelchen, um den Tee umzurühren, desgleichen echte Porzellantassen, um daraus zu trinken, und Platten von demselben Stoffe, worauf die Kuchen und Weißbrotschnitten lagen. Das einzige Unangenehme im ganzen Hause war ein Vetter von Maria Lopes, ein Bruder von Käthchen, welchen Maria Lopes Heinrich nannte und welcher Maria Lopes an der einen Seite des Tisches für sich allein in Beschlag genommen zu haben schien. Es ist etwas Herrliches, bei Familienzuneigung und Liebe zu erblicken, aber man muss nichts übertreiben, und Nathaniel Pipkin konnte sich des Gedankens nicht erwehren, dass Maria Lopes eine ganz besondere Zärtlichkeit für ihre Verwandten hegen müsse, wenn sie ihnen allen so viele Aufmerksamkeit schenkte wie diesem Vetter. Nach dem Tee, als die gottlose kleine Base das Blindenkuhspiel vorschlug, geschah es auf die eine oder andere Art, dass Nathaniel Pipkin fast immer der Blinde war, und wenn er einmal den Vetter anrührte, so musste er gewiss auch bemerken, dass Maria Lopes ganz in der Nähe war. Und obgleich die gottlose kleine Muhme und die anderen Mädchen ihn zwickten, bei den Haaren zupften, ihm Stühle in den Weg stellten und gar mancherlei Possen spielten, So schien doch Mariah Lopes gar niemals ihm nahe zu kommen. Und einmal hätte Nathaniel Pipkin darauf schwören können, er vernehme den Schall eines Kusses, gefolgt von einem leisen Schmälen der Mariah Lopes und einem halb unterdrückten Kichern ihrer Freundinnen. Alles dies war sonderbar, sehr sonderbar, und man kann nicht sagen, was Nathaniel Pipkin deswegen getan oder nicht getan haben würde, wenn seine Gedanken nicht plötzlich in einen neuen Kanal abgeleitet worden wären. Der Umstand, welcher seinen Gedanken diese neue Richtung gab, war ein neues Klopfen an der Haustüre, und die Person, welche so laut an der Haustüre klopfte, war niemand anderes als der alte Lops selbst, der unerwartet zurückgekehrt war und trotz einem Küper darauf loshämmerte, denn es verlangte ihn nach dem Abendessen. Diese schreckliche Kunde war nicht so bald von dem knöchernen Lehrjungen mit den dünnen Beinen überbracht worden, als die Mädchen schnell die Treppe hinauf in Mariah Lopes Schlafzimmer trippelten. Der Vetter aber und Nathaniel Pipkin wurden in der Mangelung besserer Schlupfwinkel in ein paar Wandschränke gesteckt. Und nachdem Mariah Lopes und die gottlose kleine Base alles auf die Seite geschafft und im Zimmer aufgeräumt hatten, öffneten sie die Haustüre dem alten Lops, der keinen Augenblick aufgehört hatte, zu klopfen. Unglücklicherweise war der alte Lops wie gewöhnlich, wenn er großen Hunger verspürte, abscheulich misslaunig. Nathaniel Pipkin konnte ihn deutlich knurren hören, wie einen alten Hofhund mit heiserer Kehle, und so oft der unglückliche Lehrjunge mit den dünnen Beinen ins Zimmer kam, so begann der alte Lops gewiss ganz türkisch zu fluchen und zu donnern, wie wohl offenbar aus keinem anderen Grunde, als um seinen Busen von der Last überflüssiger Flüche zu befreien. Endlich wurde das Abendessen, das man aufgewärmt hatte, auf den Tisch gestellt, und nun griff der alte Lops wie ein hungriger Wolf zu. Nachdem er sodann in möglichster Bälde aufgeräumt hatte, küsste er seine Tochter und verlangte seine Pfeife. Die Natur hatte Nathaniel Pipkins Knie nicht sehr nahe zusammengestellt. Als er aber den alten Lops nach seiner Pfeife verlangen hörte, da schlugen sie gegeneinander, als ob sie sich zu Pulver reiben wollten, denn in dem nämlichen Schrank, in welchem er sich befand, hing an ein paar Nägeln die Pfeife mit dem großen, silberbeschlagenen, braun gerauchten Kopfe, die er seit den letzten 5 Jahren regelmäßig jeden Nachmittag und Abend im Munde des alten Lops gesehen hatte. Die beiden Mädchen sprangen dieser Pfeife wegen Treppe auf und Treppe ab und suchten sie überall, nur nicht da, wo sie, wie ihnen sehr wohl bewusst, zu finden war. Der alte Lops aber tobte inzwischen, dass es erschrecklich war. Endlich fiel ihm der Schrank ein, und er ging auf denselben zu. Ein kleiner Mann wie Nathaniel Pipkin konnte nicht mit Erfolg die Türe einwärts ziehen, wenn ein großer, starker Mann wie der alte Lops sie nach außen riss. Der alte Lops tat nur einen Ruck, sie flog auf und enthüllte Nathaniel Pipkin, welcher aufrecht darin stand und vom Kopf bis zu den Füßen zitterte. Gott steh uns bei, mit welchem schrecklichen Blick der alte Lops ihn ansah, ihn beim Kragen herausriss und auf Armeslänge vor sich hinhielt. »Wie zum Teufel kommt ihr da hinein?« schrie der alte Lops mit furchtbarer Stimme. Da Nathaniel Pipkin keine Antwort zu geben vermochte, so schüttelte ihn der alte Lops 2 oder 3 Minuten lang hin und her, um ihm seine Gedanken in Ordnung zu bringen. »Was macht ihr hier?« brüllte Lops von neuem. »Ich glaube beinahe, ihr seid meiner Tochter wegen gekommen.« Der alte Lops sagte dies nur zum Hohn, denn er glaubte nicht, dass menschliche Frechheit so weit gehen könnte, um Nathaniel Pipkin zu einem solchen Schritte zu verführen. Wie groß war sein Zorn, als das arme Männlein erwiderte: »Ja, Herr Lops, das bin ich. Ich bin Ihrer Tochter wegen gekommen. Ich liebe Sie, Herr Lobbs. Wie, Ihr tiefnäsiger, schiefmäuliger, kleiner Knirps, keuchte der alte Lobbs bei diesem verwegenen Geständnisse wie vom Donner gerührt. Was soll das bedeuten? Ihr könnt mir so etwas ins Gesicht sagen? Hol mich der Teufel, wenn ich euch nicht den Hals umdrehe. Es ist keineswegs unwahrscheinlich, dass der alte Lobbs in seiner grenzenlosen Wut diese Drohung in Erfüllung gebracht haben würde, wäre sein Arm nicht durch eine höchst unerwartete Erscheinung gelähmt worden, nämlich durch den Vetter, der aus seinem Schrank hervortrat, auf den alten Lobbs zuging und sagte: »Ich kann nicht zugeben, Sir, dass dieser harmlose Mann, den die Mädchen aus Spaß eingeladen haben, so edelmütig das Verbrechen, wenn es nämlich ein Verbrechen ist, auf sich nimmt, dessen ich selbst schuldig bin und das ich jetzt bekennen will. Ich liebe eure Tochter, Sir, und bin hierher gekommen, um sie zu sehen.« Der alte Lobbs riss seine Augen weit auf, aber nicht weiter als Nathaniel Pipkin. »Du?« fragte Lobbs, als er endlich wieder zu Atem gekommen war. »Ja, ich. Aber ich habe dir doch schon lange mein Haus verboten. Allerdings, sonst würde ich nicht verstohlen bei Nacht gekommen sein.« Es tut mir leid, von dem alten Lobbs sagen zu müssen, dass er den Vetter wahrscheinlich zu Boden geschlagen hätte, wäre nicht seine hübsche Tochter mit ihren glänzenden, in Tränen schwimmenden Augen fest an seinem Arme gehangen. »Wäre ihm nicht Marie«, sagte der junge Mann, »wenn er mich schlagen will, so lass ihn. Ich möchte um alle Reichtümer der Welt kein Haar seines grauen Alters verletzen.« Bei diesem Vorwurf senkte der Alte die Augen und sie begegneten denen seiner Tochter. Ich habe bereits ein- oder zweimal gesagt, dass es sehr glänzende Augen waren, und obgleich sie jetzt voll Tränen standen, so wurde doch ihre Macht dadurch keineswegs geschwächt. Der alte Lobbs wandte das Gesicht ab, als wolle er dadurch verhüten, sich von ihnen überreden zu lassen, und der Zufall fügte es, dass seine Blicke dem Gesicht der gottlosen kleinen Base begegneten, die halb für ihren Bruder zitternd, halb über Nathaniel Pipkin lachend, so schelmisch und bezaubernd aussah, dass kein Mann, weder alt noch jung, sie ungestraft anschauen konnte. Sie steckte schmeichelnd ihren Arm zwischen den des Alten, flüsterte ihm etwas ins Ohr, und der alte Lobbs mochte machen, was er wollte, er konnte sich nicht enthalten zu lächeln, während ihm zu gleicher Zeit eine Träne die Wange hinablief. Nach 5 Minuten wurden auch die Mädchen aus dem Schlafzimmer herabgeholt und erschienen mit schamhaftem Gekicher. Während nun das junge Volk wieder ganz lustig wurde, nahm der alte Lobbs die Pfeife, zündete sie an, und es war ein bemerkenswürdiger Umstand, dass gerade diese Pfeife Tabak die lieblichste und angenehmste war, die er jemals geraucht hatte. Nathaniel Pipkin hielt es fürs Beste, sein Geheimnis für sich zu behalten, und stieg dadurch bei dem alten Lobbs, der ihn mit der Zeit das Rauchen lehrte, zu hoher Gunst empor. So saßen sie denn noch manches Jährlein an schönen Abenden draußen im Garten und schmauchten und tranken mit vielem Behagen. Nathaniel Pipkin erholte sich bald von den Wirkungen seiner Liebe, denn wir finden im Kirchenbuche seinen Namen als Zeugen bei der Hochzeit der Maria Lobbs mit ihrem Vetter. Auch geht aus anderen Urkunden hervor, dass er in der Hochzeitsnacht in das Gefängnis des Dorfes gesperrt wurde, weil er in einem Zustand gänzlicher Trunkenheit allerlei Exzesse auf den Straßen begangen, wobei der knöcherne Lehrling mit den dünnen Beinen ihm treulichen Beistand geleistet hatte. Ende von Abschnitt 18. Gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 28. März 2025.